Deutschlandfunk. Kommentar. Mit einem neuen Forderungskatalog in der Flüchtlingspolitik sorgte die CSU heute für Schlagzeilen. Die Partei will eine Obergrenze für die Flüchtlingsaufnahme festschreiben, einen Vorrang für christliche Zuwanderer und das Aus für den Doppelpass. Vor allem die SPD reagierte empört. Im Bundestag hatte die Kanzlerin gestern indirekt zur Mäßigung aufgerufen. Aus München kommentiert unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Er werde gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme kämpfen, hat Horst Seehofer beim politischen Aschermittwoch mal gesagt. Und zwar, Zitat, bis zur letzten Patrone. Das war 2011 und sprachlich eine schlimme Entgleisung. Glücklicherweise hat sich kein Flüchtlingshasser je auf Horst Seehofers schiefes Waffenbild berufen, seit vor einem Jahr die Zuwanderung in die Sozialsysteme rasant anstieg. Der CSU-Chef hat sich damals für seinen hinkenden Vergleich entschuldigt, Besserung versprochen und gehalten, bis heute. Dass die Kanzlerin ihn jetzt zur Mäßigung aufruft und ihm indirekt vorwirft, er nehme die aggressive Rhetorik der Rechtspopulisten an, ist ungerecht und ihrerseits schlechter Stil. Die Kanzlerin will ablenken von der Tatsache, dass selbst in ihrer eigenen Partei viele der Meinung sind, die CSU habe Recht behalten mit ihren Asylforderungen. Obergrenze, mehr Abschiebungen, doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen, Burka verbieten, das sind weder inhaltlich noch sprachlich Entgleisungen. Es sind Forderungen, die, wenn man Umfragen glaubt, eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland teilt, aus guten Gründen. Wer keine Obergrenze will, etwa weil er sie für nicht durchsetzbar hält, muss die Bürger vom Gegenteil überzeugen, aber ihnen nicht den Mund verbieten. Diese Berliner Politik, da hat Seehofer recht, will ein Großteil der Bürger tatsächlich nicht. Am Wochenende wird die CSU bei ihrer Vorstandsklausur ein Einwanderungsbeschränkungsgesetz fordern. Sprachlich ein Wortungetüm, inhaltlich aber liegt die CSU richtig. Sie formuliert, dass, Zitat, die Frage, wen ein Staat aufnimmt, der Staat selbst entscheiden muss und nicht die Migranten. Ein Staat kann das entscheiden, wenn er will. Hier liegt die zentrale und wirksamste Kritik an Angela Merkels Haltung. Sie hat den Schutz der deutschen Grenzen vor einem Jahr faktisch erst aufgegeben und dann an die Türkei delegiert. Bis heute bleibt die Kanzlerin bei ihrer Haltung, dass dieser Weg alternativlos war, weil die deutschen Grenzen angeblich nicht geschützt werden können. Das ist falsch. Die Wirklichkeit hat seitdem gezeigt, dass Grenzschutz wirkt, wenn man bereit ist, ihn durchzusetzen. Dass Grenzschutz nicht einmal zu einer humanitären Notlage führen muss. Dagegen führt es oft zu einer politischen Notlage, wenn Entscheidungsträger ihre Entscheidungen als alternativlos darstellen. Egal, ob es sich um die Euro-Rettung oder die Asylpolitik handelt. Darauf hinzuweisen, ist Horst Seehofers gutes Recht und kein schlechter Stil. In der Rhetorik kann man CSU und Alternative für Deutschland durchaus noch gut unterscheiden. Wenn die Kanzlerin ihren CDU-Stammwählern glaubhaft versichern will, dass sie verstanden habe, warum ihre Partei in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt ist, dann muss sie schon mehr tun, als der Schwesterpartei in Bayern über den Mund zu fahren.